Paula Modersohn-Becker war eine der bedeutendsten Malerinnen des frühen Expressionismus. Gegen viel Protest lebte sie ihr unkonventionelles Leben, über das Regisseur Christian Schwochow mit Paula, Mein Leben soll ein Fest sein, nun einen Film gemacht hat. Eine klare Vorstellung von ihrem Leben hat Paula, gespielt von Carla Juri. Sie will Malerin werden und als Frau selbst über ihr Leben entscheiden. Aber ihre Familie glaubt nicht, dass sie ihre Pläne realisieren kann. Paula, ich glaube nicht, dass du eine gottbegnadete Künstlerin ersten Ranges wirst. Frauen können keine Malerinnen werden. Ein selbstbestimmtes Leben als Frau zu führen, das ist vor rund 100 Jahren nicht normal. Auch ihr Vater versucht, Paula von dieser Idee wegzubringen. Aber Paula geht ihren Weg und nach Worpswede, einem schon damals berühmten Künstlerdorf, um sich als Malerin weiterzuentwickeln. Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Wir müssen mindestens so gut sein wie die da. Besser. In der Künstlerkolonie Worpswede lernt sie unter anderem den Dichter Rainer Maria Rilke, gespielt von Joel Baßmann, kennen, außerdem den Maler Otto Modersohn, gespielt von Albrecht Abraham Schuch, den sie schließlich heiratet. Wann darf ich Ihre Bilder sehen? Beim nächsten Mal. Und wann wird das sein? Bald. Mit Paula, Mein Leben soll ein Fest sein, erzählt Christian Schwochow das faszinierende Leben einer hochtalentierten und für ihre Zeit sehr modernen Frau. Der Film kommt am 15. Dezember in die deutschen Kinos. Mein Leben soll ein Fest sein. Ein kurzes, intensives Fest.